رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا رب إني أسألك وأنت في عليائك أن ترزقني وإخواني الإخلاص في القول والعمل. لبقش بسم الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ich danke Allah subhanahu wa ta'ala für diese Ni'ma, dass er uns wieder mal hier in dieser Moschee, und diese Moschee heißt Masjid al-Huda, und ich wünsche und bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah subhanahu wa ta'ala all diejenigen, die zu dieser Moschee, Allah subhanahu wa ta'ala sie recht leitet. Es ist eine große Ni'ma von Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir uns hier wieder versammeln dürfen und dass wir ihn bi'idhnillah ta'ala für ein paar Momente bi'idhnillah ta'ala gedenken. Worüber ich inshallah ta'ala sprechen möchte, ist eine Ermahnung und eine Erinnerung, die in erster Linie zu meiner Person gerichtet wird und dann an euch, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Anfal, ab dem Vers 20, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. Diese Ayat, liebe Geschwister, sind wunderschöne Ayat, in denen Allah subhanahu wa ta'ala einen Aufruf ausspricht. Eine Auszeichnung und ein Aufruf und eine Bezeichnung. Es gibt keinen besseren. Es gibt keine bessere Bezeichnung. Und es gibt keinen besseren Ruf. Und es gibt keinen besseren Titel als den Titel des Imans, des Glaubens. Ja, ayyuhal ladhina amanu. O, die ihr glaubt. Egal wo ihr seid. Egal zu welcher Zeit, egal auf welchem Fleck dieser Erde, ja, ayyuhalladhina amanu. Jeder Gläubige fühlt sich direkt mit diesem Ruf von dem König der Könige subhanahu wa ta'ala, von dem Schöpfer subhanahu wa ta'ala, von dem Allmächtigen subhanahu, fühlt sich angesprochen, wenn er glaubt. Ja, ayyuhalladhina amanu. Die Gelehrten von Tafsir sagen, liebe Geschwister, wenn man diesen Ruf hört, dann muss man seine Ohren weit aufmachen. Weil es kommt eine sehr, sehr wichtige Sache hier nach. Ein Befehl, oder? Yani ein Befehl, dass man was machen muss, oder ein Befehl, dass man sich von etwas fernhalten soll. Ja, ayyuhalladhina amanu. Jetzt stellt euch vor, jemand ruft. Dein Vater ruft. Deine Mutter ruft. Dein Arbeitsgeber, der Chef. Oder der König oder der Präsident ruft. Ein Polizist ruft. Direkt, wir kriegen Angst oder wir nehmen diesen Ruf wahr. Ha, und schauen, was kommt. Jetzt sage ich dir, liebe Schwester, Allah ruft. Allah, der Erhabene Subhana, der Allmächtige Subhana, dein Schöpfer Subhana, der Könige subhanahu wa ta'ala ruft. Ruft dich mit einem geschmackvollen Ruf. Ruft dich liebevoll mit dem Ruf des Glaubens. Ja, ayyuhal ladhina amanu. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter, gib Befehl. Jetzt kommt Befehl von Allah. Was ist dieser Befehl? Dieser Befehl ist der oberste Befehl. Der Befehl, warum wir erschaffen wurden. Unsere Lebensaufgabe. Unsere Hauptaufgabe auf dieser Welt. Ati'u Allah. Gehorcht Allah. Gehorchen heißt nicht nur zuhören, weil wir werden gleich merken und lernen, dass das Zuhören alleine nicht reicht. Sondern Gehorchen, At-Ta'a im Arabischen, bedeutet Al-Istijaba und Al-Inqiyad. Allah subhanahu wa ta'ala ergebend zu sein. Allahs Befehle zu erfüllen und zu machen, ohne Wenn und Aber. Das ist Ta'a. Das ist Ta'a. Und diese Ta'a darf nicht begrenzt sein, sondern unbegrenzt. In egal welcher Sache, ob klein oder groß. Ob das jetzt was mit einer Anbetung zu tun hat oder privat. Ob das mit der Dunya oder mit der Akhira zu tun hat. Bei einem Muslim gibt es keinen Unterschied. Ein Leben eines Muslims ist Ta'a für Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran in einem anderen Vers: Innama kana qawla al-mu'minin idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma baynahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Die Gläubigen, ihre Aussage, die Aussage der Gläubigen ist, wenn Allahs Urteil fällt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala was befohlen hat, ist was? Überlegen? Ist Diskussion? Ist Philosophieren? Nein. Sami'na wa ata'na. Wir haben gehört und wir handeln direkt mit diesem Hören. Wir handeln direkt danach. Wir praktizieren das, was wir gehört haben und das, was wir wahrgenommen haben. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter: وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dies sind diejenigen, was? Die gewonnen haben. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهِ. Gehorcht Allah. Warum sollen wir Allah gehorchen? Logisch, weil er der König der Könige subhanahu wa ta'ala ist. Weil er uns erschaffen hat subhanahu wa ta'ala. Weil wir auf dieser Erde leben, die er erschaffen hat. Weil wir diese Luft einatmen, die er erschaffen hat. Weil wir von ihm subhanahu wa ta'ala versorgt werden. Weil wir durch ihn subhanahu wa ta'ala gesund gemacht werden. Alles gehört ihm subhanahu wa ta'ala. Oder habt ihr irgendjemand gesehen, der Steuern bezahlt für Sauerstoff? Hä? Deswegen, ati'u Allah. Und diese Ta'a, liebe Geschwister, wir haben gar keine Auswahl. Wir haben gar keine Wahl, ob wir Allah gehorchen oder nicht. Du Mensch, du Geschöpf, hast gar keine Wahl. Du musst Allah gehorchen. Ob du willst oder nicht. Du musst Allah gehorchen. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala in einem anderen Vers: وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةِ. Sie haben gar keine Wahl. Ein Muslim, der Mensch allgemein, muss an Allah subhanahu wa ta'ala glauben und ihm gehorchen. Und wenn wir Allah gehorchen, kommt direkt: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهِ وَرَسُولَهِ. Direkt Allah subhanahu wa ta'ala und sein Prophet. Warum? Weil ohne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wir kommen nicht ins Paradies. Ohne Befolgen von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ohne Ta'a für Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kommen wir nicht ins Paradies. Ohne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haben wir den Islam nicht verstanden. Haben wir den falschen, werden wir den falschen Islam praktizieren. Und somit haben wir auch nicht Allah subhanahu wa ta'ala gehorcht. Ja, ayyuha alladhina amanu, ati'u Allah wa rasulah. In einem anderen Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ Was dann? فَاتَّبِعُونِ Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah subhanahu wa ta'ala ist allwissend subhanahu wa ta'ala. Heutzutage, wenn du allgemein die Muslime fragst, praktizierend, unpraktizierend, Sündiger oder jemand, der weniger sündigt? Hä? Wenn du die fragst, liebt ihr Allah? Jeder kommt direkt, Antwort, ja natürlich. Ist doch gar keine Frage. Hä? Warum fragst du überhaupt? Direkt ja. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dir, beweis deine Liebe. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَ Nochmal Atf. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. Wem? Dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wer Allah liebt, der folgt automatisch dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wer Allah richtig liebt, weil behaupten kann jeder. Al-Kuffar behaupten auch, dass sie Gott lieben. Oder nicht? Wenn du Nasara fragst, oder die Yahud fragst, liebt ihr Gott? Ja, natürlich. Jeder. Jeder behauptet. Aber der Beweis für deine Behauptung, der Beweis für die Ähnlichkeit deiner Liebe zu Allah, ist, wenn du Rasul sallallahu alaihi wasallam befolgst. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي So folgt mir. Was haben wir davon, liebe Geschwister? Allahu Akbar. Guckt mal, was für ein Lohn wir von Allah bekommen. Guckt mal, wie barmherzig Allah subhanahu wa ta'ala mit seinen Dienern ist. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ Allahu Akbar. Heutzutage, wenn ich dich fragen würde, willst du von irgendeinem Prominenten auch gemocht und geliebt werden? Als Freund genommen werden von irgendeinem bekannten Schauspieler oder irgendeinem bekannten Fußballer. Messi nimmt dich zu Freund. Klar, was soll ich machen? Hä? Die Menschen, die Muslime, machen doch die Kuffar nach. Hä? Die Fußballer, Frisuren, die Musiker, Klamotten. Schauspieler, Klamotten, das Gehen, das Reden. Bei den Muslimen merkst du sogar, diese möchte gern Hip-Hopper, beim Reden, der macht die nach. Sagst du, warum bist du so? Sagt er, ja, Gangster-Rap. Hä? Bewegung, der redet dir mit Bewegung. Subhanallah. Das ist ein Beweis für was? Für was ist das? Weil er mit dem Herzen damit ist. Der merkt das gar nicht mal. Du sagst, hör mal, du redest komisch. Du sagst, nee, ja. Merkt er gar nicht. Der merkt das nicht, weil sein Herz schon voll ist damit. Und deswegen, wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala, ich sage dir, willst du von Allah subhanahu wa ta'ala geliebt werden? Allah subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige, dein Schöpfer, liebt dich. Gibt es was Höheres? Ist Allah besser oder Messi? Allah subhanahu wa ta'ala. Ist Allah besser oder diese ganzen Musiker? Allah subhanahu wa ta'ala. Gar keine Frage. Okay, ich sage dir, Allah liebt dich. Diese ganzen Menschen, der kann dich lieben, weil er vielleicht Profit von dir hat. Hä? Oder Schauspielerei, mag dich so, tut so. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige subhanahu, liebt dich. Verspricht dir, dich zu lieben. Was musst du dafür machen? Du musst zwei Sachen erfüllen. Zwei Sachen. Auch auch Allah lieben und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lieben und befolgen. Ist schwer. Du brauchst kein Geld, kein nichts. Nur so viel, wie du hast. Nur so viel, wie du kannst. Gläubig sein und Allahs Weg befolgen. Allah zu gehorchen. Dann Allah liebt dich und was noch? Noch mehr Lohn. Bei Allah gibt es nicht nur einen Lohn, noch mehr. Gibt es nur mehr. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Allahu Akbar. Und er vergibt euch eure Sünden, weil wir sündigen. Wir Menschen sündigen. Und wenn wir nicht sündigen würden, dann würde Allah subhanahu wa ta'ala uns vernichten und andere Leute bringen, die ihn sündigen und ihn um Vergebung bitten. Allah liebt es, wenn seine Diener zu ihm zurückkehren. Allah liebt es und freut sich auf die Rückkehrer, die zu ihm subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Deswegen willst du den wahren Gewinn, willst du wirklich gewinnen, willst du den richtigen Jackpot knacken, dann folge dem Islam. Dann gehorche Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weil das wahre Befolgen von den Gesetzen Allah subhanahu wa ta'ala und den Weg des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, darin, liebe Geschwister, ist der wahre Gewinn. Und die Religion, liebe Geschwister, ist etwas Komplettes. Nicht تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. Die Religion ist nicht nur Freitag, Samstag, Sonntag. Oder Freitag, Ramadan und Eid. Die Religion ist dein ganzes Leben. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. Für wem? لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Das ist Islam. So wie es der Vater der Propheten Ibrahim alayhi salam gesagt hat. قل إن صلاتي. Sprich, sag ihnen mein Gebet und meinen Nusuk, meinen Gottesdienst. ومحياي. Und mein Leben und mein Tod. ومماتي. Für wem? Für wem? لله. Alleine, nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Das müssen wir verstehen, liebe Geschwister. Und das müssen wir verinnerlichen. Und das müssen wir in die Praxis und in so unser Leben umsetzen. Weil wenn das unser Glaube ist, wenn wir so denken und so glauben, wallahi al-azim, erstens, wir fühlen uns glücklich im Inneren. Unser Leben ist glücklich. Im Diesseits und im Jenseits. Und du lebst ein Leben in Izzah. Was heißt Izzah? In Ehre. Egal was dir passiert. Warum? Weil Allah dich liebt. Weil Allah bei dir ist. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala bei dir ist, kann die ganze Welt gegen dich sein. Warum? Warum? Weil du hast den Stärksten bei dir. Wenn man den Stärksten bei sich hat, hat man Angst? Hat man einen Grund, um Sorge zu haben? Wallahi nicht. Aber wenn das das Gegenteil ist, dann ist das ein großes Problem. Weil wenn Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du selber, die Allah subhanahu wa ta'ala als Feind genommen hast, durch deine Taten und durch das Nichtbefolgen von Allahs Gesetze und Allahs Befehle, dann hast du verloren. Dann kann die ganze Welt gegen dich sein, mit dir zusammen sein. Wallahi, du hast keine Chance. قل أطيعوا الله ورسوله. الطاعة ist wie gesagt Allahs Befehle in jeder Hinsicht zu befolgen. Das zu machen, was Allah dir befohlen hat und fern zu bleiben, was Allah befohlen hat, fern zu bleiben. Das ist طاعة allgemein. Das heißt, das ist Islam. الطاعة ist Islam. Komplett. Und liebe Geschwister, الطاعة, das sehen wir jetzt in den nächsten Versen, inshallah, ist der Unterschied, gehorsam zu sein und zu handeln, gehorsam zu handeln und den Islam zu praktizieren, die Befehle Allah subhanahu wa ta'ala auszuüben, ist der Unterschied zwischen einem Gläubigen und einem Kafir. Zwischen einem Gläubigen und einem Munafiq. Das ist der feine Unterschied. Warum? Das sehen wir in den nächsten Versen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, jetzt wo er befohlen hat, er sagt, Ya ayyuhal ladhina amanu, ati'u Allah wa rasulah. Befehl. Gehorcht Allah und seinem Propheten. Jetzt kommt Nahi. Vorsicht. Befehl von Nahi. Du musst von etwas fernbleiben. وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ Allahu Akbar. Und? Yani kehrt euch nicht ab und wendet euch nicht ab von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und von den Befehlen Allah subhanahu wa ta'ala und ihr hört. Beispiel. Die Kuffar von Quraysh, die haben den Rasul sallallahu alaihi wasallam erlebt, oder nicht? Sie haben den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen. Und der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ist zu ihnen gekommen und hat ihnen die Botschaft nahegebracht und hat ihnen die Botschaft nahegelegt und sie zum Islam aufgerufen, hat sie alle versammelt. Ya Bani Abdul Manaf, Ya Bani Abdul Muttalib. Alle. Nada Quraysh, Batman Batman. Hat Quraysh Familie für Familie aufgerufen, Stamm für Stamm. Und dann hat er was gesagt? Inni nadhirul lakum bayna yaday adhabin shadid. Ich bin ein Warner. Ich warne euch vor einer gewaltigen Strafe. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. Sagt لا إله إلا الله, ihr gewinnt. Nicht viel um den heißen Brei herum geredet. Nicht viel diskutiert. Zwei Sätze. Ich warne euch vor der gewaltigen Strafe Allahs und spricht das Glaubensbekenntnis aus. لا إله إلا الله, gewinnt ihr. Das heißt, die Warnung, ich warne euch vor der gewaltigen Strafe und ich biete euch die Rettung vor der gewaltigen Strafe. Die Rettung vor der Strafe ist La ilaha illallah. Die Qurayshiten waren keine dummen Leute. Ein Jahil von Quraysh, im Arabisch ist er stärker als die größten Gelehrten heute im Arabisch. Direkt kommt prompt die Antwort. أجعل الآلهة إلها واحدة. Direkt. Die haben verstanden. لا إله إلا الله. Haben verstanden, was لا إله إلا الله bedeutet. Viele Muslime verstehen heute لا إله إلا الله nicht. Viele Muslime durch ihre Taten und durch ihre Handeln haben sie لا إله إلا الله nicht verstanden. Viele. Aber die Qurayshiten haben direkt verstanden. Hat er die Götter zu einem Gott gemacht? Über 300 Sanam in Mekka. Sie haben über 300 Götzen angebetet. Und jetzt kommt einer und sagt, La ilaha illallah, Nafi, La ilaha. Nichts, keine Gottheit. Alles. Yani keine Götzen aus Steinen, aus Datteln, aus egal aus was dieser Götze gebaut wurde. Heutzutage gibt es menschliche Götzen, die angebetet werden. Heutzutage gibt es Gesetze, die Götzen sind. Alles, was außer Allah ist, ein Götze. Sanam. Alles, was außer Allah angebetet wird, ist eine Götze. Deswegen, Nafi. Du kannst nicht Muslim werden, erst wenn du Kufr machst. Nafi, erst dann kommt al-Ithbat. Das Verneinen und das Lossagen und al-Kufr, Unglaube begehen mit alles und dann kommt erst Glaube mit Allah alleine subhanahu wa ta'ala. La ilaha. Nichts. Alles löschen. Und dann al-Ithbat. Illa Allah. Nur Allah. Das heißt, alles, liebe Geschwister, in jeglicher, brauchen wir nicht wieder vertieft in die Sache reinzugehen. Alles, wir müssen mit alles Kufr machen. Und wir dürfen nur Allah subhanahu wa ta'ala alleine anbeten. Allah subhanahu wa ta'ala alleine anbeten. In allen Sachen. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. Wenn ihr la ilaha illallah sagt, tuflihu. Dann aber die Qurayshiden haben sich verweigert. Weil sie verstanden haben, was la ilaha illallah mit sich bringt. Was la ilaha illallah für Pflichten hat. Was man für la ilaha illallah alles opfern muss. Was man bezahlen muss für la ilaha illallah. Sie wussten, was das ist. Und deswegen haben die gesagt, direkt kommt Prüfung. Weil la ilaha illallah, liebe Geschwister, du wirst nicht Schecks und Rosen und rote Teppich bekommen. La ilaha illallah kostet. Warum? Weil für la ilaha illallah hast du den höchsten und den größten Gewinn. Und das ist das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala und das Paradies. Das ist unkäuflich. Gibt es keinen Preis. Deswegen musst du Opfer bringen für la ilaha illallah. Musst du. Ohne Opfer, wallahi, gibt es nichts. Ohne Opfer, wallahi, seid euch sicher. Ohne Opfer gibt es nichts. Deswegen guckt mal, Sayyidul Khalq, bi abihi wa ummi sallallahu alayhi wa sallam, wird geprüft. Wird geprüft auf diesem Weg von la ilaha illallah. Wird geschlagen bi abi huwa ummi sallallahu alayhi wa sallam. Wird beleidigt und beschimpft bi abi huwa ummi sallallahu alayhi wa sallam. Auf ihm werden die Gedärme von einem Kamel auf seinem Rücken geworfen, während er betet bi abi huwa ummi sallallahu alayhi wa sallam. Er bi abi huwa ummi sallallahu alayhi wa sallam, der beste Mensch, verliert Blut für la ilaha illallah. Wird verletzt für la ilaha illallah. Wird geschlagen von Ahlul Ta'if für la ilaha illallah. Wird in Ghazwat Uhud verletzt bi abi huwa ummi sallallahu alayhi wa sallam, sodass seine Zähne sogar rausgeschlagen wurden bi abi huwa ummi sallallahu alayhi wa sallam. Und wir denken, dass wir ins Paradies kommen einfach so? أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Denkt ihr, kommt ins Paradies einfach so, ohne dass Allah subhanahu wa ta'ala unsere Wahrhaftigkeit prüft? والله niemals. ليميز الله الخبيث من الطيب. Allah prüft uns, damit er sieht, was original ist und was verfälscht ist, was gut und was schlecht ist. Das ist unser Leben, liebe Geschwister. Und deswegen, liebe Geschwister, wallahi, wenn wir nicht zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala, zu seinem Koran und zu unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dann wir sind ewige Verlierer im Diesseits und im Jenseits. Wir leben in dieser Dhul wal Mahana, die Allah subhanahu wa ta'ala geschrieben hat, auf jeden, der nicht seinen Weg folgt. Allah subhanahu wa ta'ala hat das festgeschrieben, festgesetzt. Dhul wal mahan. Egal, ob du reich bist, ob du schön bist, ob du hübsch bist, ob du Macht hast oder nicht, wallahi, du hast dhul wal mahana, wenn du nicht Allahs Weg folgst. Deswegen warnt uns Allah subhanahu wa ta'ala weiter in diesem Vers. Wa la tawallu anhu wa antum tasma'un. Wendet euch nicht von ihm ab. Und ihr wisst und ihr hört. Wie viele Muslime heutzutage kennen die Befehle Allah subhanahu wa ta'ala? So wie die Qurayshiden das verweigert haben bei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, als er sie zu la ilaha illallah gerufen hat. Sein Onkel Abu Jahl sagt, Alihada jama'tana? Hast du uns nur deswegen versammelt? Tabban laka sa'ir al-yawm. Verlierer bist du Rest des Tages. Aber was kommt die Antwort von Allah subhanahu wa ta'ala? Deswegen sage ich euch, liebe Geschwister, wenn jemand Allah subhanahu wa ta'ala hat, den interessiert nicht Abu Jahl, auch wenn er der Mächtigste war, kommt direkt Antwort von Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. تبت يدا أبي لهب وتب. فليغة اسم رسول الله هي دوب استفليغة فلوغن اس أبو لهب زنجي مسو بزت تبت يدا أبي لهب وتب alles was anfasst ist geht يعني verliert تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. Was hilft ihn? Sein Geld und sein Besitz und was er hat. Was hilft ihm das? Dann kommt die Antwort von Allah subhanahu wa ta'ala. Sayasla naran dhata lahab. Im Endeffekt, du bist Verlierer. Du hast die Religion von Allah subhanahu wa ta'ala bekämpft. Du hast deinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekämpft. Satasla. Sayasla naran dhata lahab. Er wird für immer und ewig in der Hölle schmoren. In einer Hölle, ذات لهب. ذات لهب, die brennt, die eine Flamme hat. Ja, und dann? Und jetzt? Wer ist der Gewinner jetzt? Rasulullah oder Abu Lahab? Wahrlich Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Für Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ist im Paradies, inshallah. Und Abu Lahab in der Hölle, so wie Allah das festgelegt hat und festgesetzt hat. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala warnt uns davor, nicht seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu folgen und ihm nicht zu gehorchen, obwohl wir die Befehle von Allah subhanahu wa ta'ala hören und mitbekommen. Deswegen, ihna al-Muslimin heutzutage, wir Muslime heutzutage, wie viel sind wir? Knapp 2 Milliarden fast, ne? Knapp. 1,5 werden die Muslime gezählt. Wie ist die Lage von Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berauschend? Schön? Gut? Katastrophal. Warum? Warum? Weil wir nicht Allahs Weg folgen. Nicht, weil wir kein Geld haben, weil wir kein Wissen haben von Dunya, wie wir auf den Mond kommen und so weiter. Nee, nee, nicht das. Und Wallahi al-Azim, ich schwöre bei Allah subhanahu wa ta'ala, den Allmächtigen subhanahu, jeder, der euch was anderes erzählt, dass die Lage der Umma einen anderen Grund hat, der lügt. Weil diese anderen Faktoren sind alle zweitrangig. Wir reden über den Hauptgrund, die Hauptkrankheit. Obwohl wir sehen, wenn du ins Internet gehst, gibt es so viele islamische Seiten. Es gibt so viele Sender. Es gibt so viele Prediger. Sender laufen von morgens bis abends, Koran. Der Rezitator, Al-Ifasis, Sudais, Shreim, Mu'iqli, Mhisni, einer nach dem anderen ist am Rezitieren. Koran läuft 24 Stunden. Aber warum ändert sich unsere Lage nicht? Da muss man sich doch fragen. Wir machen uns doch Gedanken um uns selber. Wenn wir krank sind, suchen wir den besten Arzt auf. Wenn es um Geld geht, suchen wir den besten Steuerberater, den besten Geschäftsleute. Um Dunya machen wir uns Gedanken. Immer wieder. Aber warum machen wir uns da keine Gedanken über Akhira? Warum sind wir in dieser Situation? Warum? Weil uns das widerfahren ist und das passiert ist, vor was uns Allah subhanahu wa ta'ala gewarnt hat. Wir hören, aber wir machen nicht. Wir praktizieren es. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala über die Munafiqin, und ich habe euch gerade gesagt, Unterschied zwischen Gläubiger und Kafir und Gläubiger und Munafiqin ist was? At-ta'a. Praxis. Hören, sami'na wa ata'na. Wir haben gehört und wir gehorchen, wir machen. Was sagt der Munafiq und der Yahud und Nasara? Was haben die gesagt? Sami'na wa asayna. Sie haben gesagt, ja, wir haben gehört, aber wir gehorchen nicht. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch über die Munafiqin, وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. في أكلير كانوا مسلمين في كفار ولا في أوتان يتسبا لمن في غيد أنه يبدي غياليتيت. Wir müssen uns selber, wir müssen uns korrigieren. Wir müssen unsere Situation studieren und gucken, was mit uns ist, damit wir uns verbessern. Liebe Geschwister, heutzutage, wenn wir die Befehle von Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hören, wie sind wir? Sind wir von der Sorte Sami'na wa Ata'na oder von der Sorte Sami'na wa Asayna? Jeder, diese Frage ist jedem selbst überlassen. Oder wie die Munafiqin. Sie saßen mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und haben alles gehört. Aber hier rein daraus. Als sie rausgegangen sind, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn sie rausgegangen sind, قالوا للذين أوتوا العلم, haben die den Leuten des Wissens